Als nächstes haben wir ein Stück, das haben wir geschrieben, weil wir auch öfters mal auf Wohnungssuche sind. Ich weiß nicht, wie das hier in Neuerburg ist. Es gibt wahrscheinlich wenig so schöne Häuser wie dieses hier in Neuerburg sind. In ganz Trier bei uns ist es so, wie in vielen Großstädten, dass man gerne eine schöne Wohnung hätte. Ja, also fast Großstadt, ist immer noch Provinz. Aber Provinz ist manchmal also wesentlich schöner als nur Großstadt. Naja, aber die Probleme da mit den Wohnungen, wenn man eine haben will, sind viel zu teuer, viel zu klein. Und dann muss man immer zu so einem Makler rennen. Und die wollen einen dann auch wieder mal mit Immobilien, Spekulationen irgendwie veräppeln oder wie man das nennen kann. Und dann mal ein Stück geschrieben, das heißt, das Maklerschwein.